Aphorismus. Eine Endlichkeit der Werke favorisieren. Ausgehend von einem ordentlichen Leben und hinführend zum Erhalt eines solchen sei der Vorgang zu benennen, mittels dem man als Mensch nach einem eigenen Werkschaffen strebt. Ein solches soll im Mindesten zu einem selbst gut passend ausgewählt sein. Mit diesem gelte es nämlich einmal auch vor anderen Leuten hinreichend zu bestehen. Das, was ein Mensch tun möchte, resultiert manchmal aus seinem Willen, manchmal aber auch aus seinen Möglichkeiten. Die Gegebenheiten dieses Kosmos würden sich nicht ohne Verluste dabei einzufahren durch den Menschen beugen lassen. Darum ist es wahr, dass es nichts Verkehrtes sein würde, eine Endlichkeit der eigenen Wege und Ziele zu favorisieren. Eine solche Mäßigung bräuchte dem Menschen nicht zu schaden.